die göttliche komödie von dante das fegefeuer zweiunddreißigster gesang so fest und achtsam waren meine augen das sehnen des zehnjährgen dursts zu stillen daß ganz erloschen jeder andre sinn war und jene hatten hier und dort wie wände drob nichts gewahr sie wurden also lockte sie mit dem alten netz das heil'ge lächeln als mit gewalt das angesicht zur linken durch jene göttinnen mir ward gewendet weil ich ein allzu starr vernahm von ihnen und jene stimmung die zum sehn in augen sich findet wenn sie eben trifft die sonne beraubt auf kurze zeit mich des gesichtes doch als ans wenig sich mein blick gewöhnet ans wenig sag ich im vergleich zum mächtig fühlbarn davon ich mich gewaltsam losriß sah nach dem rechten arm ich umgewendet das ruhmgekrönte heer und rückwärts kehren die sieben flammen und die sonn im antlitz wie unter schilden die gefahr zu meiden sich kehrt der trupp abschwenkend um die fahne eh er in sich die stellung ganz gewechselt also zog die miliz des himmelreiches die da vorausging ganz an uns vorüber bevor das erste holz noch bog der karren die frauen dann traten wieder an die räder und die gebenedeite last zog weiter der greif an keiner feder drob erschüttert das schöne weib das mich die furt hindurchzog statius und ich wir folgten jenem rade das sein geleis in engerm bogen krümmte so wallten durch den hohen forst wir öde durch jener schuld noch die geglaubt der schlange nach engelstönen mäßigend die schritte es hinterlegt entseelt in drei flügen sein pfeil so vielen raum wohl als entfernet wir uns schon hatten da beatrix abstieg und insgesamt hört ich sie adam murmeln dann kreisten sie um einen baum von blüten und anderm laub beraubt an allen zweigen sein haupthaar das sich um so mehr verbreitet je höher man hinaufkommt wurden indier in ihren wäldern ob der höh bewundern heil dir o greif daß nichts du mit dem schnabel von diesem holz abstreifst das süß dem gaumen weit schlimm darob der bauch sich winden müßte so riefen um den mächt'gen baum die andern ringsum und jenes tier zwiefach gezeuget so wird der samen alles rechts erhalten und sich zur deichsel wendend dies gezogen schleppt es zum fuß sie des verwaisten baumes sie die von ihm war dran gebunden lassend wie unsere bäume hier wenn sich hernieder das große licht ergießet untermischet mit dem das hintern himmelskarpfen strahlet anschwellen und dann in der eignen farbe sich jeglicher erneut bevor die sonne noch unter anderm stern anschirrt die rosse nicht roth wie rosen ganz doch mehr denn veilchen die farb entfaltend ward verjüngt der baum jetzt des äste so verödet erst gewesen nicht konnt ich sie verstehn noch singet hier man die hymne die das volk anjetzt gesungen noch auch ertrug die weiß ich bis zum schlusse könnt ich beschreiben wie von syrinx hörend entschlummerten die mitleidslosen augen die augen längre wacht so schwer einst büßend dem maler gleich der malt nach einem vorbild abzeichnend würd ich wie ich eingeschlafen doch das entschlummern mag wer will recht schildern darum geh über ich zu dem erwachen und sage mir zerriß ein glanz den schleier des schlummerns und der ruf steh auf was tust du gleichwie zu schaun des apfelbaumes knospen nach dessen frucht die engel sind begierig und der ein ewig brautmahl bäut im himmel geführet petrus jakob und johannes aus ihrer ohnmacht auf das wort erwachten das schwerern schlummer schon gebrochen hatte und ihre brüderschaft vermindert sahen sowohl um Moises als um Elias und das Gewand verändert ihres Meisters. Also erwacht ich jetzt und jene Fromme sah über mir ich stehn, die erst am Flusse war meiner Schritte Führerin gewesen. Wo ist Beatrix? Sprach ich ganz in Zweifel, doch jene drauf zu mir, schau, wie sie sitzet dort unterm neuen Laub an dessen Wurzel, schau die Genossinnen, die sie umgeben, dem Greif nachgehen die anderen nach oben mit süßerm Liede und von tieferm Sinne. Und ob noch weiter sich ihr Wort verbreitet, nicht weiß ich's, denn schon faßten meine Blicke sie, die den Sinn mir schloß für alles andre. Sie saß allein hier auf dem echten Lande, zurückgeblieben als des Karrens Hütrin, den ich durchs Doppeltier befestgen sehen. Im Kreise bildeten um sie ein Gitter die sieben Nymphen, in der Hand die Lichter, die sicher sind vor Aquilo und Auster. Hier bleibst du nur auf kurze Zeit als Fremdling und bist dann ewiglich mit mir ein Bürger in jenem Rom, wo Christus ist ein Römer. Darum zum Heil der Welt, die schlimm jetzt lebet, heft auf den Kahn die Blick, und was du schauest, wenn du von dort zurückkehrst, schreibe nieder. Beatrix so zu mir, und ich, der ihrem Befehle lag demütig ganz zu Füßen, wandt Aug und Sinn dorthin, wo sie's begehrte. Nie fiel mit solcher Schnelligkeit herab noch aus dichter Wolk ein Feuer, wenn der regen von der entferntsten grenze niederströmet als durch den baum herab ich jovis vogel sah schießen nicht allein die neuen blätter und blüthen schädigend nein auch die rinde und mit der ganzen kraft traf er den karren der wich wie's schiff im sturm das bald am backbord am steuerbord bald von der fluth besiegt wird und in den schooß darauf des sieggekrönten fuhrwerks sah einen fuchs empor ich schleichen der jeder guten kost schien zu entbehren doch häßliche verschuldung vor ihm haltend trieb dann in solche flucht ihn meine herrin so weit es möglich den entfleischten knochen drauf sah von dort ich wo zuerst er herkam den adler in des karrens arche stürzen und sie bedeckt mit seinen federn lassen und wie's dem herzen das sich grämt enttönet so kam vom himmel eine stimm und sagte mein schifflein ach was bist du schlimm beladen drauf schien's als ob sich zwischen beiden rädern die erd auftät und draus ein drach entstiege der durch den karrn den schwanz nach oben steckte und gleich der wespe die den stachel einzieht zog er mit schleppend einen teil des bodens den schlimmen schweif an und ging irrenschritts fort was übrig blieb bedeckte sich wie grasung fruchtbares land bedeckt mit dem gefieder aus reiner guter absicht wohl geboten und beide räder und die deichsel wurden davon bedeckt in solcher frist daß länger ein seufzer mag den mund erschlossen halten dem heiligen gebäude so verwandelt entsproßten häupter aus verschiednen teilen drei auf der deichsel eins in jeder ecke die ersten waren stieren gleich gehörnet doch nur ein horn trug jede stirn der viere nie war zu schaun ein ähnlich ungeheuer voll trotz gleich einer burg auf hohem berge schien mir entblößt auf jenem eine hure zu sitzen rings behend die augen wendend und daß man schien's ihm sie nicht rauben möge sah neben ihr ich einen riesen stehen und mehr als einmal küßten sie einander doch weil die blicke sie die lüstern schweiften nach mir gewendet geißelte vom kopfe bis zu der sohle sie der wilde buhle dann voll des argwohns und im grimmen zorne löst er das ungetüm und zog's so weit hin im wald daß der allein schon vor der hure und vor dem neuen untier mir zum schild ward Ende von 32. Gesang